Falkenberg, früher mal Ralf Schmidt, das sicherlich immer noch IC. Willkommen bei Radio Marabu, jetzt unter diesem Namen. Ist das jetzt endgültig? Das ist, glaube ich, endgültig. Nee, ich glaube es nicht, das ist endgültig. Hautlos heißt das neue Album. Unsere Haut bietet ja vor Umwelteinflüssen Schutz. Du reißt jetzt jede sinkende, schützende Haut von dir? Nee, das Album ist eigentlich nur eine Beschreibung des Zustandes der Hautlosigkeit. Also der Empfindlichkeit, der Schutzlosigkeit, der Verletzlichkeit. Ist es persönlicher, privater? Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass das alles, das was ich schreibe, natürlich auch was mit mir zu tun hat. Aber es sind natürlich auch Geschichten, die man hört, wenn man halt reist. Und da ich ja Berufsreisender bin sozusagen, höre ich natürlich auch jede Menge Geschichten und mache aus diesen Geschichten dann, aus den Geschichten von anderen Leuten mache ich meine Songs. Du sagtest gerade hören, dann hören wir mal was. Was vom Album? Was du willst. Suche einen Song aus, das macht hier der Künstler. Programmatisch wäre vielleicht, also das ist einer meiner Lieblingssongs vom Album, das Stück heißt Wer ich bin. Ich bin jetzt raus, jetzt brauche ich Glück. Ich sehe die Chancen und will mit ihnen fliehen. Denn dieser Tag bringt mich zurück. Nach all den Jahren unterm Himmel aus Benzin. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du noch, wer ich bin? Yeah! Männer ziehen los für ein Stück Papier. Die neue Welt in ihrer Hand. Sie lachen so laut, sie sind immer hier. Ihr strahlender Hass stellt mich an ihre Wand. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du noch? Wäscht das Gold aus ihrem Haar. So schön und stumm, für immer im Traum. Fallen sie so leise im Wissen, was mal war. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du noch, ich bin ich war bei dir an jedem Tag. Der so schön war wie die Nacht. Du hast genommen, was ich dir gab. Ich weiß, du hast nie mehr an mich gedacht. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du noch, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Weißt du noch, wer ich bin? Ich bin Falkenberg auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Er ist zu Gast hier bei mir. Beim Durchhören fiel mir auf, dass sich musikalisch Piano getragene Balladen mit flotteren, folkigen Songs mischen. Vieles ist minimalistisch gehalten. Der Pop ist dir abhanden gekommen, oder? Ja, was ist Pop? Also Pop heißt ja im Sinne des Wortes populäre Musik. Und populär ist, man könnte es so übersetzen, für die Leute. Also so. Und insofern ist alles das, womit man Leute erreicht, also Musik, mit denen man Leute berühren kann, oder Kunst, mit der im weitesten Sinne ist populäre Kunst. Und Pop auf Chartmusik bezogen? Ja, Chartmusik, das ist kein Thema für mich. Also das ist, da kann ich auch nicht mehr mitreden, das ist, verstehe ich auch teilweise nicht. Also ich, aber es ist letztendlich so, das muss ich auch nicht verstehen, weil das ist nicht mein Universum. Also ich beschäftige mich damit nicht. Gibt es musikalische Richtschnüre für dich? Welche Musik inspiriert dich? Alles. Alles, was mich selber berührt, inspiriert mich. Also ob das Klassik ist, ob das Punkrock ist, ob das Blues oder Folk oder was auch immer. Das ist mir völlig egal. Also mein eigener musikalischer Horizont ist extrem weit gefasst. Gibt es selten was von dir preis, was du jetzt an Musik gerne hörst? Neil Young habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, Neil Young ist ja so der Hero der ersten Stunden. Also natürlich, wenn man sich für solche Musik interessiert und wenn man sich für Künstler interessiert, die engagiert und authentisch sind, dann musste man damals natürlich bei Leuten wie Neil Young und Bob Dylan und Leonard Cohen landen, das ist ja klar, oder Doors oder was auch immer. Neil Young war in den 80er Jahren ja so ein für Richtungswechsel bekannt. Da gab es mal so ein Rockabilly-Album, danach folgte ein Techno-Album. Hast du jetzt mit Hautlos einen Sound für deine Texte gefunden oder bist du auch noch ein Suchender? Nee, ich glaube, das hat sich schon vor ein paar Jahren angekündigt. Also im Prinzip ist es ja so, das wissen auch die wenigsten Leute, dass das, was ich heute mache, genau das ist, womit ich angefangen habe, also womit es begonnen hat, nämlich mit Folk. Also ich habe in meiner damaligen Heimatstadt in Halle Leipzig war ja eine sehr starke Folk-Szene. Also es gab zum Beispiel eine Band, da haben wir uns mit Auswandererliedern 1848, 49 beschäftigt. Also so weit ging das schon. Und insofern kam dann natürlich auch alles dazu, was damals dieses Folk-Rock, also sowas wie Neil Young oder Crosby, Stills, Nash & Young und all diese Sachen. Und das sind ja meine eigentlichen Wurzeln. Und insofern habe ich damit eigentlich angefangen mit dieser Musik. Und komischerweise schließt sich im Leben ja immer der Kreis. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Natürlich mit ein bisschen vielleicht mehr Handwerk und mit ein bisschen mehr Wissen darüber auch. Und es ist immer so ein blöder Satz, angekommen sein. Man kommt nicht an, man kommt nie an. Also wenn man angekommen ist, dann ist man tot. Dann spielen wir jetzt einen weiteren Song vom Album. Such einen aus. Das ist schwierig. Zum Beispiel Nichts ist ein schönes Lied, finde ich. Das gefällt mir auch sehr gut. Die Tage sind lichtlos, die Zeiten sind hart. Warum ist das Ziel immer wieder der Start? Mein Kopf geht seit Tagen nicht aus, wenn er kann. Die Chancen sind gering, das Leben hält nicht an. Ich könnte mich besaufen oder mir eine Knarre kaufen, aber ändern würde es nichts. Ich könnte mich ertränken oder in den Abgrund lenken, aber ändern, ändern würde es nicht. Gestellten Weichen sind für diesen Zug zu weich. Der süße Gestank des Erfolgs macht nur die Gleichen gleich. Ich sehe in der Ferne mein sinkendes Schiff. Es konnte nicht warten und lief auf ein Riff. Ich könnte mich besaufen oder mir eine Knarre kaufen, aber ändern würde es nicht. Ich könnte mich ertränken oder in den Abgrund lenken, aber ändern würde es nicht. Jede Stunde zählt doppelt, jede Handlung ist wichtig, jeder Zweifel erhebt sich, die Absicht ist nichtig. Ich könnte mich besaufen oder mir eine Knarre kaufen, aber ändern würde es nicht. Ich könnte mich ertränken oder in den Abgrund lenken, aber ändern würde es nicht. Nichts Falkenberg vom aktuellen Album Hautlos. Hier gibt es nicht nichts, hier gibt es viel Radio, Radio Marabu. Zum Ende der Platte befinden sich zwei Songs, die ich als Trennungslieder verstanden habe, die mich auch berührt haben. Inwieweit hast du persönliche Erfahrungen da verarbeitet? Du, das sind Erfahrungen, die jeder macht, glaube ich. Also man kommt zusammen, man trennt sich, das Leben ist ständig im Prozess und das gehört auch dazu und das muss auch so sein. Wir treffen uns in Leipzig, du kommst aus Halle, lebst in Berlin. Wo fühlst du dich am meisten zu Hause? Naja, Berlin ist schon meine Jugendliebe quasi. Also ich hab oft meine Ferien in Berlin verbracht als 12, 13 Jahre und für mich war damals klar, ich muss nach Berlin, weil das ist eine Stadt, also die war schon einfach als Oststadt schon sehr reizvoll. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders und werde auch nächstes Jahr meine Zelte dort abbrechen, weil 30 Jahre Berlin ist okay. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Stadt für mich an Reiz verliert. Also ich liebe Berlin über alles, aber ich habe mir einfach gedacht, ich brauche einen Tapetenwechsel. Habe überlegt, wo kann man hingehen? Hamburg wäre zum Beispiel für mich nach Berlin eigentlich eine grandiose Stadt zum Wohnen gewesen. Aber ich habe wahrscheinlich auch durch das Geburtstagskonzert jetzt am 10. September in Halle, war ich sehr oft in Halle und habe Halle für mich wieder entdeckt als Heimat, aber auch als eine spannende Stadt, die ich eigentlich zum großen Teil gar nicht wiedererkenne. Und ich sag mal, also wird nächstes Jahr das Experiment Halle gestartet und ich werde mal ein bisschen nach Halle ziehen. Mal gucken. Das ist ja toll. Also Berlin war ich auch immer als Kind im Urlaub und Berlin hat schon ein besonderes Gefühl. Also wenn man wieder in Berlin ankommt nach längerer Zeit, ist eigentlich, man kann fast sagen, die einzige wirkliche Großstadt in Deutschland, oder? Ist es. Also ich meine, es ist, ich sag mal mir jetzt immer so, wenn ich so aus Städten wie New York oder London komme, dann ist Berlin immer noch ein bisschen so gewollt. Metropole. Aber es hat sich in den letzten Jahren wirklich grandios entwickelt und ich meine, was diese Stadt an Kultur und an Toleranz bietet, das ist schon in Deutschland relativ unübertroffen. Das ist schon so. Also die einzige Stadt, die mir danach noch einfällt, wäre Hamburg. Du hast deinen 50. Geburtstag in Halle gefeiert, hast du gerade gesagt. Panik vor der 50 gehabt? Das ist nur eine Zahl. Du gehörst jetzt nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe. Das ist doch Freiheit, oder? Das kommt. Jetzt, wir sind ja die kommende Generation, die werberelevant sind. Das sieht man ja ganz deutlich. Also es kommen immer weniger verhungerte Mädchen in der Werbung vor und dafür reife Menschen. Insofern fühle ich mich da aber trotzdem nicht angesprochen. Dann spielen wir jetzt was vom Album, da ich es vor mir liegen habe. Jetzt eine von den schönen Trennungssongs. Wir trennen uns nämlich jetzt auch und kommen dann in der zweiten Stunde wieder zusammen. Verloren. Wir haben uns heute Nacht verloren. Wir werden nicht nochmal geboren. Wir können uns nicht mehr wiederfinden. Nicht verlieren, nie mehr verbrennen und erfrieren. Wir haben uns endlich aufgegeben. Wie einen längst geschriebenen Brief. Aus fremden Armen viel erwachen, bis die Vergangenheit verschlief. Wir haben uns heute Nacht verloren. Wir werden nicht nochmal geboren. Wir können uns nicht mehr wiederfinden. Nicht verlieren, nie mehr verbrennen und erfrieren. Und morgen früh kommen wir zurück. Und was mal war und nicht mehr ist, bleibt für immer fest verschlossen, dass es uns nicht mehr vermisst. Wir haben uns heute Nacht verloren. Wir werden nicht nochmal geboren. Wir können uns nicht mehr wiederfinden. Nicht verlieren, nie mehr verbrennen und erfrieren. Wir sehen uns an und sehen uns wieder. Die geliebte Zeit fällt leer. In unsere vollen Tagebücher. Wir tun uns leid, das ist nicht schwer. Wir haben uns heute Nacht verloren. Wir werden nicht nochmal geboren. Wir können uns nicht mehr wiederfinden. Nicht verlieren, nie mehr verbrennen und erfrieren. Verloren. In der nächsten Stunde mehr von ihm. Normalerweise sind unsere Interviewgäste ja nur in einer Stunde zu Gast, aber bei Falkenberg haben wir 2 Stunden draus gemacht. Wir haben uns so gut verstanden und uns ein wenig verplaudert. Was mir jetzt so aufgefallen ist beim Abhören des Interviews, man fängt ein bisschen an zu sechseln, wenn man eine Weile spricht mit Falkenberg aus Halle. Aber wir hatten uns ja in Leipzig getroffen und da gehört das ja irgendwie mit dazu.